uns hier auf Blumenbetten kosen. Beut Holder mir die zarte Wange da. Den grauen Kopf bestecke ich dir mit Rosen und küsse dir dein langes, schönes Ohrenpaar. Wo ist Bohnenblüte? Hier. Ah, ja, ja, ja. Kratze mir den Kopf, Bohnenblüte. So, ja. Und wo ist der Monsieur Spinnweb? Ah, mein lieber Monsieur Spinnweb, kriegen Sie doch Ihre Waffen zur Hand und schlagen Sie mir dort die rotbeinige Biene auf einem Distelkopfe tot. Ja, so, ja. Und nun, lieber Monsieur, bringen Sie mir den Honigbeutel. Wo ist denn der Monsieur Senfsamen? Monsieur Senfsamen, geben Sie mir die Pfote, Monsieur Senfsamen. Nichts, lieber Monsieur. Nichts, als dass Sie dem Kavalier Bohnenblüte etwas kratzen helfen. Ja, so schön. Ja, ja. So, von beiden Seiten. Ja. Ich muss zum Balbier, Monsieur. Ja, denn mir ist, als wäre ich gewaltig haarig ums Gesicht herum. Und ich bin so ein zärtlicher Esel, wenn mein Haar mich nur ein bisschen kitzelt. Gleich muss ich kratzen. Ja. Willst du Musik vernehmen, süßer Freund? Ja, ja, ich habe hier ein räsonables Ohr für Musik. Spielt mir ein Stück auf der Maultrommel, ja. Sag, süßer Freund, was hast du Lust zu essen? Tja, meiner Seele, also eine Krippe voll Futter, so richtig guten trockenen Haber, den könnte ich jetzt kauen. Mir ist auch, als hätte ich einen großen Appetit nach einem Bunde Heu. So richtiges, gutes, süßes Heu. Das hat ja seinesgleichen gar nicht auf der Welt. Ich habe einen dreisten Elfen, der nach Nüssen im Magazin des Eichhorns suchen soll. Ach, wisst ihr, Nüsse. Ich hätte viel lieber so ein oder zwei Handvoll trockene Erbsen. Ja, aber es eilt ja nicht. Vor allem bitte ich euch, lasst keinen von euren Leuten mich jetzt hier stören. Mich überfällt plötzlich eine ganz merkwürdige Exposition zum Schlafen. Schlaf du. Dich soll indes mein Arm umwinden. Ja. Ihr Elfen geht und bleibt ein Weilchen fort. So lind umflicht mit süßen Blütenranken das Geißblatt. So umringelt weiblich zart das Efeu seines Ulmbaums raue Finger. Wie ich dich liebe. Wie ich dich vergöttere. Lass uns schlafen. Troll, komm zu mir. Siehst du dieses süße Schauspiel? Jetzt fängt mich doch ihr Wahnsinn an zu dauern. Denn da ich eben im Gebüsch sie traf, wie sie für diesen Tropf nach Düften suchte, da schalt ich sie und ließ sie zornig an. Sie hat ihm die behaarten Schläf umwunden mit einem frischen, würzigen Blumenkranz. Als ich sie nach Gefallen ausgeschmält und sie voll Demut um Geduld mich bat, da fordert ich von ihr das Wechselkind. Sie gab mir's gleich und sandte ihren Elfen zu meiner Laub im Feenland mit ihm. Nun, da der Knabe mein ist, sei ihr Auge von dieser hässlichen Verblendung frei. Du, lieber Droll, nimm diese fremde Larve vom Kopfe des Gesellen aus Athen, doch lös ich erst die Elfenkönigin. Sei, als wäre nichts geschehen. Sieh, wie du zuvor gesehen. So besiegt zu hohem Ruhme Zynthias Knospe, Amors Blume. Nun, holde Königin, wach auf, Titania. Mein Ohr. wie Gesicht ich sah. Mir schien, ein Esel hielt mein Herz gefangen. Da liegt dein Freund. Ach, wie ist dies zugegangen? Oh, wie mir nun vor dieser Larve graut. Ein Weil sie still. Droll, nimm den Kopf da weg. Erwachst du, Esel? Sollst du ungeschaffen aus deinen eigenen dummen Augen gaffen? Titania, du lass Musik beginnen und binde stärker aller fünfe Sinnen als durch gemeinen Schlaf. Musik her, schlafbeschwörende Musik. Nun komm, Gemahlin. Hand in Hand gefügt und dieser Schläfer Ruheplatz gewiegt. Die Freundschaft zwischen uns ist nun erneut. Wir tanzen morgen Mitternacht erfreut in Theseus Hause bei der Festlichkeit und segnen es mit aller Herrlichkeit. Auch werden da vermählt zu gleicher Zeit die Paare hier in Wonn und Fröhlichkeit. Elfenkönig, horch, da klang schon der Lerche Morgensang. Ziehen wir den Königin schweigend nach den Schatten hin, schneller als die Monde kreisen, können wir die Erd umreisen. Komm, Gemahl, und sage du mir im Fliehen, wie ging es zu, dass man diese Nacht im Schlaf bei den Sterblichen mich traf. Wir sind am Ort, mein Theseus. Was befehlet ihr zu tun als erstes in des Haines Schatten? Geh hin, mein Egeus, finde mir den Förster, denn unsere Maienandacht ist vollbracht. Und da sich schon des Tages Vortrab zeigt, so soll Hippolyta die Jagdmusik der Hunde hören. Doch still! Wer sind hier diese? Hier schlummert meine Tochter Hermia. Gnädiger Herr, dies ist Lysander, dies Demetrius. Dies Helena, dicht neben Hermia. Ich bin erstaunt, beisammen sie zu treffen. Sie machten ohne Zweifel früh, sich auf den Mai zu feiern. Hörten unsere Absicht und kamen hier zu unserer Festlichkeit. Doch sagt mir, Egeus, ist dies nicht der Tag, wo Hermia ihre Wahl erklären sollte? Er ist's, mein Fürst. Geh, heißt die Jäger sie mit ihren Hörnern wecken. Guten Tag. St. Felten ist vorbei. Und paaren jetzt sich diese Vögel erst? Verzeihung, Herr. Steht auf, ich bitte euch alle. Ich weiß, ihr zwei seid Feind und Nebenbuhler. Wo kommt nun diese milde Eintracht her, dass fern vom Argwohn Hass beim Hasse schläft und keine Furcht vor Feindlichkeiten hegt? Mein Fürst, verworren nur, werd ich erwidern, halb wachend, halb im Schlaf. Dennoch, ich schwör's, weiß ich nicht recht, wie ich hierher mich fand. Doch denk ich, denn ich möchte wahrhaft reden, und jetzt besinn ich mich, so ist es auch. Ich kam mit Hermia her. Wir hatten vor, weg von Athen an einen Ort zu fliehen, wo des Gesetzes Bann uns nicht erreichte. Genug. Mein Fürst, ihr habt genug. Ich will den Bann auf seinen Kopf. Fliehen wollten sie. Mein ja, Fürst. Fliehen, Demetrius. Und wollten so berauben, dich und mich. Dich, deines Weibs und meines Wortes mich. Des Wortes, das zum Weibe dir sie gab. Mein Fürst, die schöne Helena verriet mir ihren Plan, in diesen Wald zu flüchten. Und ich verfolgte sie hierher aus Wut. Die schöne Helena aus Liebe mich. Doch weiß ich nicht, mein Fürst, durch welche Macht, doch eine höhere Macht ist's, meine Liebe zu Hermia wie Schnee zerronnen, jetzt mir eines eitlen Tanz Erinnerung scheint, woran ich in der Kindheit mich vergaffte. Der Gegenstand, die Wonne meiner Augen und alle Treu und Tugend meiner Brust ist Helena allein. Sie lieb ich und begehr ich und will ihr treu sein nun und immer da. Ihr Liebenden, ein Glück, dass ihr euch traft. Wir setzen dieses Gespräch bald weiter fort. Ihr Egois müsst euch meinem Willen fügen, denn schließen sollen diese Paare im Tempel zugleich mit uns den ewigen Verein. Mein Fürst. Und da der Morgen schon zum Teil verstrich, so bleibt auch unsere Jagd nun ausgesetzt. Kommt mit zur Stadt. Wir wollen drei ein Fest begehen, das ohnegleichen sei. Kommt denn, Hippolyta. Dies alles scheint so klein und unerkennbar, wie ferne Berge schwindend im Gewölk. Mir ist, ich seh dies mit geteiltem Auge, dem alles doppelt scheint. So ist's auch mir. Ich fand Demetrius so wie ein Kleinod, mein und auch nicht mein eigen. Seid ihr denn des Wachens auch gewiss? Mir scheint's, wir schlafen. Wir träumen noch. Denkt ihr nicht, dass der Herzog hier war? Ja, auch mein Vater. Und Hippolyta. Und er beschied uns zu sich in den Tempel. Wohl, denn wir wachen also. Auf ihm nach. Und plaudern wir im Gehen von unseren Träumen. Stichwort kommt, dann ruft mich und ich will sprechen, ja. Was ist denn? Hey, hey, holla, holla, Flaut, Schnauz, Schlucker, Sapperment, wo sind denn alle hin? Alle davongelaufen und lassen mich hier schlafen. Ich hatte einen Traum. Es geht über Menschenwitz zu sagen, was das für ein Traum war. Der Mensch ist nur ein Esel, wenn er sich einfallen lässt, diesen Traum auszulegen. Ja. Mir war, als wäre ich, kein Menschenkind kann sagen, was. Mir war, als wäre ich, und mir war, als hätte ich. Aber der Mensch ist nur ein Lump und ein Hanswurst, wenn er sich unterfängt zu sagen, was mir war, als hätte ich's. Das Menschenauge hat's nicht gehört, das Menschenohr hat's nicht gesehen, des Menschen Hand kann's nicht schmecken, seine Zunge kann's nicht begreifen und sein Herz nicht widersagen, was mein Traum war. Ich will den Petersquenz daran kriegen, mir von diesem Traum eine Ballade zu schreiben. Und sie soll Zettels Traum heißen. Ja, aha. Ja. Weil sie so seltsam angezettelt ist. Ja, und ich will sie gegen Ende des Stücks vor dem Herzog singen. Hm? Ja, ja. Vielleicht, um sie noch anmutiger zu machen, werde ich sie erst nach meinem Tode singen. Ja. Habt ihr nach Zettels Haus geschickt? Ist er noch nicht zu Hause angekommen? Man hört nichts von ihm. Ohne Zweifel ist er transportiert. Wenn er nicht kommt, so ist das Stück zum Henker. Es kann nicht vor sich gehen, nicht wahr? Es ist nicht möglich. Ihr habt keinen Mann in ganz Athen, außer ihm, der kapabel ist, den Pyramus herauszubringen. Nein, er hat schlechterdings den besten Witz von allen Handwerksleuten in Athen. Ja, der Tausend. Und die beste Person dazu. Meister, der Herzog kommt eben vom Tempel und noch zwei oder drei andere Herren und Damen sind verheiratet. Wenn unser Spiel vor sich gegangen wäre, so wären wir alle miteinander gemachte Leute gewesen. Oh, dieser Sapperment-Kerl von einem Zettel. Er konnte 6 Batzen täglich verdienen. Hätte ihm der Herzog nicht 6 Batzen täglich für den Pyramus gegeben, würde ich mich hängen lassen. 6 Batzen, kein Pappenstiel. Wo sind die Schlingel? Wo sind die Herzensjungs? Oh, allertrefflichster Tag, oh, gebenedeite Stunde. Meisters, ich muss Wunderdinge reden. Ja. Aber fragt mich nicht, was. Denn wenn ich es euch sage, bin ich kein ehrlicher Athener. Ich will euch alles sagen, just wie es sich zutrug. Lass uns hören, lieber Zettel. Nicht eine Silbe. Nur so viel will ich euch sagen. Der Herzog haben zu Mittag gespeist. Kriegt eure Gerätschaften jetzt herbei. Gute Schnüre an eure Bärte, neue Bänder an eure Schuh. Kommt gleich beim Palast zusammen. Denn das Kurze oder Lange von der Sache ist, unser Spiel geht vor sich. Aha. Auf alle Fälle, lasst Tispe reine Wäsche anziehen, ja? Und und lass den, der den Löwen macht, seine Nägel nicht verschneiden, denn sie sollen nachher heraushängen, als es Löwen klauen. Und, allerliebste Akteurs, esst keinen Knoblauch, denn wir wollen ja süßen Odem von uns geben. Und ich zweifle nicht, Sie werden sagen, es ist eine sehr, sehr süße Komödie. Ja. Also kein Wort weiter, jetzt fort, marsch, fort. Was diese Liebenden erzählen, mein Gemahl, ist wahrhaft seltsam. Seltsam mehr als wahrhaft. Ich glaube nie an diese Feenpossen und Fabeleien. Verliebte und Verrückte sind beide von so brausendem Gehirn, so bildungsreicher Fantasie, die wahrnimmt, was nie die kühlere Vernunft begreift. Wahnwitzige Poeten und Verliebte bestehen aus Einbildung. Und in der Nacht, wenn uns ein Grauen befällt, wie leicht, dass man den Busch für einen Bären hält. Doch wie die ganze Nachtbegebenheit und ihre aller Sinn zugleich verwandelt, bezeugen mehr als Spiel der Einbildung. Es wird daraus ein Ganzes, voll Bestand. Doch seltsam immer noch. Ja, wunderbar. Hier kommen die Verliebten froh entzückt. Glück, Freunde, Glück und heitere Liebestage nach Herzenswunsch. Beglückter noch, mein Fürst, sei euer Aus- und Eingang, Tisch und Bett. Nun kommt. Wie bringen wir nach Tisch bis Schlafengehen den langen Zeitraum von 3 Stunden hin? Ruft mir den Philostrat. Hier, großer Theseus. Was gibt's für Zeitvertreib auf diesen Abend? Der Zettel hier besagt die fertigen Spiele. Wähl eure Hoheit, was sie sehen will. Das Treffen der Zentauren wird zur Harfe von einem Hämmling aus Athen gesungen? Hämmling? Nein, nichts hiervon. Ein kurz langweiliger Akt vom jungen Pyramus und Thisbe seinem Lieb. Spaßhafte Tragödie. Kurz und langweilig, spaßhaft und doch tragisch? Das ist ja glühend Eis und siedender Schnee. Wer findet mir die Eintracht solcher Zwietracht? Es ist ein Stück, ein Dutzend Worte lang und all so kurz, wie ich nur eines weiß. Langweilig wird es, weil es ein Dutzend Worte zu lang ist, gnädiger Fürst. Kein Wort ist recht im ganzen Stück, kein Spieler weiß Bescheid. Und tragisch ist es auch, mein Gnädigster, denn Pyramus bringt selbst darin sich um. Wer sind die Spieler? Männer, hart von Faust, die in Athen hier ein Gewerbe betreiben, die nie den Geist zur Arbeit noch geübt und nun ihr widerspenstiges Gedächtnis mit diesem Stück für euer Fest geplagt. Wir wollen's hören. Geht, führt sie her. Ihr Frauen nehmet Platz. Ich mag nicht gern Armseligkeit bedrückt, Ergebenheit im Dienst erliegen sehen. Du sollst ja, Teure, nichts dergleichen sehen. Er sagt dir, sie verstehen nichts hiervon. Um desto gütiger ist, für nichts zu danken, was sie versehen, ihnen nachzusehen. Beliebt ist eure Hoheit, die Spieler sind bereit. Lasst sie kommen. Thank you. bedeuten soll, das wird euch wundern müssen. Bis Wahrheit, alle Dinge stellt an das Licht herfür. Der Mann ist Pyramus, wofern ihr es wollt wissen. Bei meinem Eid, ich bin's. Und dieses Fräulein schön? Ich? Ist Thisbe, glaubt es mir. Der Mann mit Mörtel hier und Steinen soll bedeuten die Wand, die garstige Wand, die ihre Liebtät scheiden. Doch freut es sie, drob auch sich niemand wundern soll, wenn durch die Spalte klein sie konnten flüstern wohl. Der Mann da mit Latern und Hut und Busch von Dorn hier den Mondschein präsentiert. Denn, wenn ihr es wollt erwägen, beim Mondschein hatten die Verliebten sich verschworen zu gehen nach Nini Grab, um dort der Lieb zu pflegen. Dies hässlich wilde Tier mit Namen Löwe groß. Die treue Thisbe, die des Nachts zuerst gekommen, tät scheuchen, ja vielmehr erschrecken, dass sie bloß den Mantel fallen ließ und drauf die Flucht genommen, drauf dieser schnöde Löw in seinen Rachen nahm und ließ mit Blut befleckt den Mantel lobesam. Sofort kommt Pyramus, ein Jüngling weiß und rot, und findet den Mantel da von seiner Thisbe tot. Worauf er mit dem Degen, mit blutig bösem Degen, die blutge heiße Brust sich tapferlich durchstach. Und Thisbe, die in der sie Maulbeersch hat gelegen, zog seinen Dolch heraus und sich das Herz zerbrach. Was noch zu sagen ist, das wird, glaubt mir für wahr, euch Mondschein, Wand und Löwe und das verliebte Paar der Länge und Breite nach, solange sie hier verweilen, erzählen, wenn ihr wollt, in wohlgereimten Zeilen. Mich nimmt Wunder, ob der Löwe sprechen wird. Kein Wunder, gnädiger Herr. Ein Löwe kann's wohl, da so viele Esel es tun. In dem besagten Stück es sich zu tragen tut, dass ich, Tom Schnauz genannt, die Wand vorstelle gut. Und eine solche Wand, wovon ihr solltet halten, sie sei durch einen Schlitz recht durch und durch gespalten, wodurch der Pyramus und seine Thisbe fein oft flüsterten, für wahr ganz leise und gemein, insgeheim. Der Mörtel und der Kalk und dieser Stein zu zeigen, dass ich bin diese Wand, ich will's euch nicht verschweigen. Und diese Spalte ist zur Linken und zur Rechten. Durch die Buhler zwei sich Täten wohl besprechen. Wodurch die Buhler zwei sich Täten wohl besprechten. Besprechen. Kann man verlangen, dass Lehm und Haare besser reden sollten? Es ist die witzigste Abteilung, die ich jemals vortragen würde. Pyramus geht auf die Wand los. Stille. Oh Nacht, so schwarz von Farb. O grimm erfüllte Nacht. O Nacht, die immer ist, sobald der Tag vorbei. O Nacht, o Nacht, o Nacht, ach, ach, ach, Himmel, ach, ich fürcht, dass Thisbes Wort vergessen worden sei. Und du, o Wand, o süß und liebenswerte Wand, die zwischen unserer beiden Eltern Haus tut stehen. Du Wand, o süß und liebenswerte Wand, zeig deine Spalte mir, dass ich dadurch mag sehen. Hab Dank, du gute Wand, der Himmel lohn es dir. Jedoch, was seh ich dort? Thisbe, die seh ich nicht. O böse Wand, durch die ich nicht seh meine Zier. Verflucht seien deine Stein, dass du so äffest mir, uns. Mich dünkt, die Wand müsste wieder fluchen, da sie Empfindungen hat. Nein, bewahr Herr, nein, das muss sie nicht. Effes mich ist ja Thisbes Stichwort. Jetzt muss sie ja reinkommen und ich muss sie dann durch diese Wand eben ausspionieren. Ihr sollt sehen, es wird just so zutreffen, wie ich euch sage. Seht, da kömmt sie schon. O Wand, du hast schon oft gehört das Seufzen mein schönsten Pyramus, dieweil du trennst von mir. Mein roter Mund hat oft geküsst die Steine dein Stein mit Lehm und Haar, gekittet auf in dir. Ein Stimm ich sehen tu, ich will zur Spalt und schauen, ob ich nicht hören kann, meiner Thisbe Antlitz klar. Thisbe! Dies ist mein Schatz, mein Liebster ist's für wahr. Denk, was du willst, ich bin's, du kannst mir sicher trauen. Und gleich Limander bin ich treu in meiner Pflicht. Und ich gleich Helena, bis mich der Tod ersticht. So treu war Schäfelus, einst seinem Prokrus nicht. O, küss mich durch das Loch von dieser garstigen Wand. Mein Kuss trifft nur das Loch, nicht deiner Lippenrand. Willst du bei Nickels Grab heut Nacht mich treffen an? Sei's lebend oder tot, ich komme, wenn ich kann. So hab ich Wand nunmehr mein Part gemacht gut und nun sich also Wand hinweg begeben tut. Weg, weg. Nun ist also die Wand zwischen den beiden Nachbarn nieder. Das ist nicht mehr als billig, gnädiger Herr. Wenn Wände Ohren haben. Hier kommen zwei edle Tiere herein. Ein Mond und ein Löwe. Ihr Fräuleins im Parkett, deren Herz erschrickt vom Ungetüm der kleinen Maus, die sucht ein Loch, sich zu verstecken, möget ihr zu zweifelsohn erzittern und erschrecken, wenn ich, Löw, wild vor Grimm, lass brüllen meine Stimme. So wisset denn, dass ich, Hans Schnock, der Schreinergesell, in eines Löwenfell nur einen Löw vorstell. Denn tät ich tun im Ernst, als Löw mich herbegeben, so tät es leid mir wohl tun um mein eigenes Leben. Eine sehr höfliche Bestie und sehr gewissenhaft. Das Beste von Bestien, gnädiger Herr, was ich je gesehen habe. Lasst uns auf den Mond horchen, ob er ihn übertrifft. Den wohlgehörnten Mond Latern zu erkennen gibt. Ich selbst den Mann im Mond, wofern es euch beliebt. Das ist noch der größte Verstoß unter allen. Der Mann sollte in die Laterne gesteckt werden. Wie wäre er sonst der Mann im Monde? Er darf es nicht wegen des Lichtes. Er würde es in Feuer und Flammen setzen. Ich bin diesen Mond satt. Ich wollte, er wechselte. Das kleine Licht seiner Vernunft zeigt, dass er im Abnehmen ist. Aber doch aus Höflichkeit und der Ordnung wegen müssen wir die Zeit ausdauern. Sprich weiter, Mond. Weiter? Alles, was ich zu sagen habe, ist, euch zu melden, dass diese Laterne der Mond ist und ich der Mann im Monde. Still, hier kommt Tispe. Dies ist ja Nickels Grab. Wo ist mein Liebster denn? Oh, oh, oh. Gut gebrüllt, Löwe. Gut gelaufen, Tispe. Gut geschienen, Mond. In der Tat, der Mond scheint mit vielem Anstand. Gut gezauscht, Löwe. Und da kam Pyramus. Und da verschwand der Löwe. Ich danke dir, süßer Mond, für deine Sonnenstrahlen, die so hell und schön den Erdenball bemalen. Dieweil bei deinem Gold und funkelnd süßem Licht zu kosten ich verhofft meiner Tispen Angesicht. Doch halt, o Pein, was soll dies sein? Was für ein Graus ist dies? Aug, siehst du noch, o schweres Joch, mein Herz, mein Liebchen süß, dein Mantel gut befleckt mit Blut. Ihr Furien kommt im Trab herbei und rächt und löscht und brecht den Lebensfaden ab. Dieser Jammer über den Tod seiner Liebsten sollte einen Menschen schon zum Trauern bringen. Bei meiner Seele, ich bedauere den Mann. Warum denn, o Natur, tatst du dem Löwen Baum, weil solch ein schnöder Löw mein Lieb hat defloriert? Sie, welche ist, nein, wahr, die schönste aller Frauen, die jedes Tages Glanz mit ihrem Schein geziert. Komm, Tränenschar, raus, Schwert! Durchfahr die Brust dem Pyramo, die linke hier, wo's Herz hüpft mir. So sterb ich denn, so, so. Nun tot ich bin, der Leib ist hin, die Seele speist Himmels Brot. O zum Licht aus und lauf nach Haus. Nun tut, tut, tut. Nun tut, der Leib ist hin, die Seele heißt Himmelsbrot. O zum Licht aus und lauf nach Haus. Nun tut, tut, tut, tut, tut. Kommt's, dass der Mondschein weggegangen ist, ehe Tispe zurückkommt und ihren Liebhaber findet? Sie wird ihn beim Sternenlicht finden. Hier kommt sie. Und ihr Jammer endlich das Spiel. Mich dünkt, sie sollte keinen langen Jammer für solch einen Pyramus nötig haben. Ich hoffe, sie wird sich kurz fassen. Sie hat ihn schon mit ihren süßen Augen ausgespäht. Und so jammert sie folgender Gestalt. Schläfst du, mein Kind? Steh auf, geschwind. Wie Täubchen, bist du tot? Oh, sprich, oh, rege dich. Ach, tot ist er, oh Not. Dein Lilienmund, dein Auge rund wie Schnittlauch, frisch und grün. Dein Kirschennas, dein Wangenblas, blass, wie, die wie ein Goldlack blühen. Soll nun ein Stein bedecken fein? Oh, klopf mein Herz und bricht. Ihr Schwestern, drei, kommt, kommt herbei und leget Hand an mich. Musik, Musik! Zum Nicht dein Wort, nun Dolch macht tot, zerreißt des Busen schlicht. Mondschein und Löwe sind übrig geblieben, um die Toten zu begraben. Ja, und Wand auch. Nein, nein, wahrhaftig nicht. Nein, ihr edlen Zuschauer, die Wand ist ja niedergerissen. Die ist ja weg. Ja, ja. Beliebt es euch, den Epilog zu sehen oder einen Bergomasker-Tanz zwischen Zweien von unserer Gesellschaft hier zu hören? Keinen Epilog, ich bitte euch. Euer Stück bedarf keiner Entschuldigung. Aber kommt, euren Bergomasker-Tanz. Den Epilog lasst laufen. Die Mitternacht ruft zwölf mit eherner Zunge. Zu Bett, Verliebte, bald ist Geisterzeit. Wir werden fürchtig in den Morgen schlafen, soweit wir in die Nacht hineingewacht. Dies greiflich dumme Spiel hat doch den trägen Gang der Nacht getäuscht. Zu Bett, geliebten Freunde, noch 14 Tage lang soll diese Festlichkeit sich jede Nacht erneuern. Mit Spiel und Lustbarkeit. Brüllt der Leu und der Wolf heult an den Mond, jetzo schnarcht auf seiner Streu Pflüger, der sich müd gefront, jetzo schmaucht der Brand am Herd und das Käuzlein kreischt und jammert, dass der Krank es ahnend hört und sich fest ans Kissen klammert. Jetzo gähnt Gewölb und Grab und entschlüpft den kalten Mauern, sieht man Geister auf und ab, sieht am Kirchhofszaun sie lauern. Und wir Elfen, die mit Tanz Hekates Gespann umhüpfen und gescheucht vom Sonnenglanz träumen gleich ins Dunkel schlüpfen, schwärmen jetzo. Keine Maus, störe dies geweihte Haus. Voran komm ich mit Besenreiß, die Flur zu fegen, blank und weiß. Dann zollen meiner Mühe Lohn Titania und Oberon. Bei Bei des Feuers mattem Glimmern Geister, Elfen, stellt euch ein, tanzet in den bunten Zimmern manchen leichten Ringel rein, singt nach meiner Liederweise, singet, hüpfet, lose, leise. Wirbelt mir mit zarter Kunst eine Not auf jedes Wort, Hand in Hand mit Feengunst, singt und segnet diesen Ort. Elfen schwärmt im Haus umher, kommt zum besten Brautbett hin, dass es Heil durch uns gewinn. Das Geschlecht entsprossen dort sei gesegnet immerfort. Jedes dieser Paare sei immer da im Lieben treu. Elfen sprengt durchs ganze Haus, Tropfen heilgen Wiesentaus. Jedes Zimmer, jeden Saal, weit und segnet allzumal. Friede sei in diesem Schloss und sein Herr ein Glücksgenoss. Nun genug, fort im Sprung, trefft mich mit der Dämmerung. Wenn wir Schatten euch beleidigt, oh so glaubt, und wohl verteidigt sind wir dann. Ihr alle Schier habet nur geschlummert hier und erlebt die Nachtgesichten eures eigenen Hirnes dichten. Wollt ihr diesen Kindertand, der wie leere Träume schwand, nicht verschmähen ganz und gar, bieten bald wir Besseres dar. Wenn wir bösem Schlangenzischen unverdienterweise entwischen, so verheißt auf Ehre Droll bald euch unseres Dankes Zoll. Ist ein Schelm zu heißen willig, wenn dies nicht geschieht, wie billig. Nun gute Nacht, das Spiel zu enden. Begrüßt uns mit gewogenen Händen. Sie hörten die Akte 4 und 5 von Ein Sommernachtstraum von William Shakespeare, eine Produktion des Hessischen Rundfunks von 1953. Julia Costa als Hermia, Inge Langen als Helena, Rolf Müller als Theseus, Rudolf Ried als Aegeus, Erik Schumann als Lysander, Ernst Lothar als Demetrius, Fritz Raymond als Zettel, Hans Weicker als Droll und vielen anderen. Komposition Karl Orff, Regie Ulrich Lauterbauch.